Zauberhexchen. Das kannst du doch nicht fordern. Das Leben ging doch längst weiter. Das Leben ging weiter. Aber ich habe nichts vergessen, Ill. Weder den Konradsweiler Wald, noch die Petersche Scheune, weder die Schlafkammer der Witwe Boll, noch deinen Verrat. Nun sind wir alt geworden, beide. Du verkommen und ich von den Messern der Chirurgen zerfleischt. Und jetzt will ich, dass wir abrechnen. Du hast dein Leben gewählt und mich in das meine gezwungen. Du wolltest, dass die Zeit aufgehoben würde, eben im Wald unserer Jugend, voll von Vergänglichkeit. Nun habe ich sie aufgehoben und nun will ich Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für 1 Milliarde. Frau Zachanassian, noch sind wir in Europa. Noch sind wir keine Heiden. Ich lehne im Namen der Stadt Güllen das Angebot ab. Im Namen der Menschlichkeit. Lieber bleiben wir arm, denn blutbefleckt. Lieber arm, denn in Blut befleckt. Lieber arm, denn Blut befleckt. Lieber arm, denn Blut befleckt. Ich warte. Nun, meine Damen und Herren, sind Sie nicht auch entrüstet über den Vorschlag der alten Dame? Wir in Güllen waren entrüstet. Lieber arm, denn blutbefleckt. Ist dies nicht ein schöner Satz? Mit dem könnte der Besuch der alten Dame schließen. Erhaben schließen, positiv schließen, christlich schließen. Aber es kam leider anders, denn das Pech war nun, dass die alte Dame blieb. Sie wartete. Wir konnten sie sitzen sehen auf ihrem Balkon all die Tage lang unter dem immer klaren Herbsthimmel. Nun nicht mehr mit ihrem siebenten, sondern mit ihrem angehenden achten Gatten, einem deutschen Filmschauspieler. Spezialität, wildere Rollen in Breitwandfilmen. Und doch, dies war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste waren ihre verfluchten Senfenträger, diese Gangster aus Sing Sing, die Tag um Tag in ein anderes Zimmer des Hotels, in dem der leere Sarg stand, Kränze schleppten, Kränze, haufenweise, massenweise Kränze. Ein Riesenvermögen an Kränzen. Sind die heutigen Kränze hinaufgeschafft worden, Robby? Yes, ma'am. Gut. Und du, Bobby, wecke den Neuen. Ich habe nicht gern, wenn meine Männer so lange schlafen. Sofort, Frau Zachanassia. Die armenische Volksweise, Robby. Yes, ma'am. Na los. Zachanassians Lieblingsstück. Er war ein klassischer Mann, der alte Finanzriese, mit seiner unermesslichen Ölflotte und seinen Rennställen, besaß Milliarden, war ein großer Lehr- und Tanzmeister, bewandert in sämtlichen Teufeleien. Habe ihm alles abgeguckt. Meine Liebe, guten Morgen, schönen guten Morgen. Ja, schon gut, schon gut. Unser erstes Frühstück als Jungverlobte, wie ein Traum. Ja. Ein kleiner Balkon, eine rauschende Linde, ein plätschernder Rathausbrunnen, Irgendwo schwatzende Hausfrauen mit ihren kleinen Sorgen und hinter den Dächern der Turm des Münsters. Rede nicht. Die Landschaft sehe ich selber und Gedanken sind nicht deine Stärke. Whisky. So führte man auf dem Balkon vor aller Augen ein Lotterleben. Und die böse Verlockung lauerte drohend über unserem Städtchen. 1 Milliarde. 1 Milliarde. Indes ging unten in den muffigen Stuben der Güllner und im kleinen Laden des Gemischtwarenhändlers Alfred Ill das harte, eintönige, armselige Leben weiter.